Waffenlos und tributbelastet sollte Deutschland den Kuli Europas abgeben. Es ist notwendig, diese Tatsachen ohne jede Beschönigung darzustellen, um die maßlose Erregung klarzumachen, die sich des deutschen Volkes bemächtigte und die sich von Jahr zu Jahr steigern musste. Die Staatsmänner des demokratischen Deutschland von 1918 bis 1933 konnten mit dem leidenschaftlichen Ingrimm ihres Volkes nicht Schritt halten. Eine spätere Generation wird mit den Leistungen Stresemanns und Brünings gerechter sein als die heutige. Sie waren nur zu rational und die fiebernde deutsche Seele ertrug diesen Rationalismus nicht. Es ist nicht zu verkennen, dass die Schwingungen der deutschen Seele über alles Rationale hinaus ins Transzendente, ins Unendliche gehen. Hier schwebt etwas in Begriffen nicht mehr zu Erfassendes. Eine ungeheure motorische Kraft, eine grenzenlose Liebe und ein grenzenloser Hass. Ein brennendes Gefühl für die Heimaterde und für das Volksganze, das zu den größten Opfern und zu den größten Leistungen befähigt. Das Wohl und Wehe des deutschen Volkes hängt jetzt davon ab, dass es das Wort Goethes erfasst: Willst du ins Unendliche schreiten, geh nur im Endlichen nach allen Seiten. Der direkte Sprung ins Unendliche ist der Sprung ins Nichts, ist der Untergang. Die Unendlichkeit, die ein Individuum genauso wie ein Volk auf diesem Weg erreicht, ist die Unendlichkeit des Ruhms und die Preisgabe der Existenz.